Kan du cash on my fate, yeah. Zweitausendzehn, Lost in Paradise. Aha. Yeah. Weißt du noch damals, als ich bei dir war? Wir wollten rappen, auch wenn unser Text scheiße war. Keiner wollte uns, doch es war uns beiden klar. Irgendwann werden wir es schaffen, like a shining star. Weißt du noch damals, so im dritten Jahr? Wir lernten uns kennen im Theater, alles klar. Weißt du noch, wir waren immer füreinander da. Auch wenn es schwer war, kamen wir klar. Weißt du noch damals, wir hatten so viel Spaß. Und jetzt sitze ich hier allein, ich vermisse das. Ich wollte alles haben, was nicht jeder hat. Doch langsam aber sicher ist der Traum schachmatt. Ich hab dir alles gesagt, was mir auf der Seele liegt. Du hast mir zugehört und ich hab die Tipps gekriegt. Weißt du noch, wir haben echt viel Scheiße gebaut. In einen Laden gegangen und Sachen geklaut. Heimgegangen und nen Text gebaut. Wir haben uns mit verschlossenen Augen vertraut. Weißt du noch, vor 2 Jahren in Italien, Mann, ich hab dich mitgenommen und du hast gestrahlt, verdammt. Weißt du noch damals, lange Zeit ist her. Ich will mich erinnern, doch es fällt mir schwer. Es hat sich viel verändert, Mann, das ist nicht fair. Nicht an unsere Zeit zu denken, Mann, das fällt mir schwer. Weißt du noch damals, lange Zeit ist her. Ich will mich erinnern, doch es fällt mir schwer. Es hat sich viel verändert, Mann, das ist nicht fair. Nicht an unsere Zeit zu denken, Mann, das fällt mir schwer. Jetzt wärst du alleine, weil ich keine Zeit mehr hab. Ich wollte immer für dich da sein, tut mir leid, verdammt. Egal ob Tschechien oder Schloss Neuschwanstein, wir hatten echt viel Spaß, mussten überall dabei sein. Manchmal, wenn ich einfach so allein zu Hause sitz, ich aus meinem Fenster schau und es wie aus Eimern pisst, denk ich mir, dass dieser Typ hier sein Bro vermisst. Dich zu verlieren, davor hatte ich am meisten Schiss. Wie oft warst du schon bei mir? Ja, wir haben gezockt, Shisha angemacht, Beats gehört oder was gekocht. Seitdem du weg bist, hab ich nicht mal mehr auf Rappen Bock. Hab keinen Plan mehr und mein Kopf, der ist voller Smog. Es tut mir wirklich leid, ich weiß, das liegt an mir. Nicht mehr gekommen, damit ich meine Frau nicht verliere. Bitte glaub mir, Bro, es tut mir unendlich leid. Und wenn du an mich denkst, dann denk an unsere Zeit. Weißt du noch damals, lange Zeit ist her. Ich will mich erinnern, doch es fällt mir schwer. Es hat sich viel verändert, Mann, das ist nicht fair. Nicht an unsere Zeit zu denken, Mann, das fällt mir schwer. Weißt du noch damals, lange Zeit ist her. Ich will mich erinnern, doch es fällt mir schwer. Es hat sich viel verändert, Mann, das ist nicht fair. Nicht an unsere Zeit zu denken, Mann, das fällt mir schwer. Weißt du noch damals, lange Zeit ist her. Ich will mich erinnern. Es fällt mir schwer, es hat sich viel verändert, Mann, das ist nicht fair. Nicht an unsere Zeit zu denken, Mann, das fällt mir schwer.